Für den 8. Dezember rief das Konrad-Lorenz-Volksbegehren zu einer Sternwanderung in die Auber-Stopfenreuth auf. Fast 8000 Menschen kamen. Frieda Meissner-Blau, damals noch Mitglied der SPÖ und später Mitbegründerin der Grünen-Partei: Sie sagen, Sie tragen die Verantwortung. Die Verantwortung für die Luft, für unser Trinkwasser, für die Gesundheit der Bevölkerung. Sie tragen die Verantwortung für die Zukunft. Und wenn alles hin ist, dann gehen Sie in Pension. Bei der Kundgebung wurde bekannt gegeben, dass gegen Landesrat Brezowski eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs eingebracht werden würde. Auch gegen den Wasserrechtsbescheid wurde Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Gegen Ende der Kundgebung nahm ungeplant ein Kundgebungsteilnehmer das Mikrofon in die Hand und forderte die Demonstranten und Demonstrantinnen auf, da zu bleiben und die Au zu bewachen. Als am 10. Dezember die ersten Baumaschinen anrollten, waren die Zufahrtswege zur Stopfenreuther Au bereits mit Barrikaden aus Fallholz versperrt und von Demonstranten und Demonstrantinnen besetzt. Wichtig ist, kleine Gruppen, Dreiergruppen, Vierergruppen jetzt einmal am Anfang, solange wir so wenige sind, das Gebiet einmal kennenlernen, damit ihr andere Leute dann führen könnt. Es wird so sein, dass sicher sehr, sehr viele, möglicherweise also einige verhaftet, also festgenommen werden, die dann fehlen und die bei den Aktionen nicht weiterhelfen. Da muss also jeder sozusagen einspringen für die, die ausgefallen sind. Ganz mal, wichtig. Das ist eine blöde Frage, wie verhindert man die wirklich am Arbeiten? Ich meine, beim Arbeiten, ihr stellt euch einfach vorne hin. Und wenn die also zum Beispiel eine Rolle abrollen wollen, dann macht sie einfach Menschenketten und hängt sich also vor die hin. Und wenn es nur eine Viererkette ist, zu dritt, zu viert. Wir sind also am Einfahren in die Au an den neuralgischen Punkten gehindert worden. Es war uns also nicht mehr möglich, als Firmenleitung einzufahren. Es war ja überhaupt nicht möglich, mit Gerät und Mann einzufahren. So der Einsatzleiter der Donaukraftwerke AG. Wir haben nichts gegen die Leute, verstehen Sie? Sie müssen natürlich eines verstehen, der Mann ist ja dazu da, um sich sein Brot zu verdienen. Eben, genau. Den müssen Sie wohl entschuldigen. Das ist ja das Malheur. Und die viele kriegen gar nichts Zeit dafür, wenn sie jetzt nicht arbeiten, weil sie nur Schlägerprämien kriegen. Das tut uns sehr leid. Ja. Aber wir sind einfach dazu da, dass das verhindert wird, verstehen Sie? Schauen Sie, in 3 Jahren ist alles vorbei, steht das Kraftwerk da und ist wieder alles hergerichtet, aufgeforstet. Und Direktor Kobilka von der DOKW? Denn es kann ja nicht sein, dass in einem Rechtsstaat, wo irgendjemand einen rechtskräftigen Bescheid hat, den auch verschiedene Leute sicherlich noch immer bekämpfen, das ist gar keine Frage, aber wenn ein rechtskräftiger Bescheid da ist, dann wird man in einem Rechtsstaat schon dem Bescheidträger zu seinem Recht verhelfen müssen, das ist gar keine Frage. Konsequenz? Und wenn uns irgendjemand an unserem Recht hindert, dann müssen wir die Exekutive befassen damit. Ne? Und so geschah es auch. Wenn Sie dieser Anordnung nicht Folge leisten, machen Sie sich strafbar. Im Falle des Ungehorsams haben Sie mit Zwangsmitteln und der Gendarmerie-Einsatz zu rechnen. Während einige Demonstrantinnen Weihnachtslieder singen, beginnt die Gendarmerie mit der Räumung. Das ist ein Wahnsinn, die Mehrheit ist so, dass sie eigentlich, glaube ich, nicht so aufgewollt aus ist, aber einige sind da dabei, die reißen und treten im Morgen, das ist ein Wahnsinn, das sind aber nur wenige, glaube ich, und die schaukeln das auf. An diesem Tag kommt es zu 3 Festnahmen und den ersten Verletzungen. Als über den Gendarmerie-Einsatz in den Nachrichten berichtet wird, strömen noch in der Nacht neue BesetzerInnen in die Au. An die 4000 sind es nun. Wir lassen uns nicht unterkriegen, nie. Es wird nicht gebaut. Also wir besetzen die Au genauso für den DOKW-Arbeiter, der uns versucht zu verdrängen, oder für den Polizisten, weil das ist ja ein wichtiger Lebensraum, nicht nur für den Wiener Raum. Das ist ja wieder eine große Ökozelle, die umfällt. Bundeskanzler Sinowatz besteht auf dem Bau. Wenn es in Österreich nicht möglich ist, ein auf korrekten Weg zustande gekommenen Plan zur Errichtung eines Kraftwerkes durchzuführen, dann wird in Österreich überhaupt nichts mehr gebaut werden können letztlich und dann kann man die Republik zusperren. Und Innenminister Karl Blecher? Und es ist auch nicht die Gendarmerie, die Gewalt anwendet, wie das jetzt immer wieder behauptet wird, sondern jene sind es, die Gewalt anwenden, die das Gesetz missachten. Da die zwei Versuche, mit den Rodungen zu beginnen, nicht gelungen sind, suchen die Verantwortlichen das Gespräch mit Vertretern des Volksbegehrens und verkünden eine viertägige Unterbrechung der Rodungsarbeiten. In der Au entstehen die ersten Lager. Die Besetzerinnen und Besetzer stellen Zelte auf und bauen Hütten, organisieren die Versorgung mit Lebensmitteln. Die Bevölkerung von Stopfenreuth und Hainburg unterstützt sie dabei. Da, einen Kaffee bringe ich Ihnen, einen Hasen. Wir bringen Ihnen Essen und Kaffee. Das ist ja was Einmaliges, das kommt nie wieder, was sie da spielt. Das ist was Spitze, kann man nicht mehr sagen. Wenn es möglich ist, diskutieren die Besetzer und Besetzerinnen auch mit den Gendarmeriebeamten. Ein junger Gendarm. Also Meinung hören, ob das baut werden soll, da bin ich dagegen. Aber wie sie die aufführen da, ist ja ein Problem, ne? Aber in der anderen Seite ist dann unser Problem auch wieder, nicht? Weil wir müssen ja gegen die einschreiten. Nicht? Ja, es ist irgendwie ein Standpunkt für den da eben sein. Das ist sicher einmalig bis jetzt in Österreich, muss man irgendwie anerkennen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass irgendwo trotzdem eine illegale Aktion ist, die gemacht wird und immer wieder passiver Widerstand geleistet wird und sicher von uns, von den Beamten her, auch keine große Freude vorhanden ist, wenn sich die Leute dann hinsetzen und müssen von uns weggezahlt werden. Ja, der Beamte wurde im wahren Sinn des Wortes zurückgepfiffen. Auch die Gewerkschaften stellten sich auf die Seite der Kraftwerksbefürworter. Für sie stellte sich die Frage so dar, dass man die Energiegewinnung ausbauen musste, damit die Industrie wachsen und Arbeitsplätze erhalten und neue Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. Dass man mit moderneren Techniken mit weitaus weniger Energie auskommen kann, bei der Industrieproduktion genauso wie im Verkehr oder bei der Beheizung und Klimatisierung, das waren Gedanken, die erst von den Umweltschützerinnen eingebracht wurden. Solarenergie und Windenergie galten als utopische Spielereien. Dass neue Umwelttechnologien auch neue Arbeitsplätze schaffen könnten, kam den Gewerkschaftsbossen nicht in den Sinn. Arbeiterkammerpräsident Adolf Zettel bei einer Versammlung: Wir nehmen ganz einfach nicht zur Kenntnis, dass hier in diesem Lande Studenten tun können, was sie wollen, Studenten, für die ihr alle arbeitet, damit sie studieren können, damit sie... Und der Präsident der niederösterreichischen Arbeiterkammer, Josef Heson. Weil hinter, so bin ich der Meinung, hinter diesen ihren Vorgangsweisen gewaltige Interessen stehen, sei es Interessen aus dem Ausland oder sei es Interessen, die im wirtschaftlichen Bereich zu suchen sind. Wir wissen, dass aus der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Tagen etwa 400 Bürger aus der Bundesrepublik in der AU anzutreffen sind. Diese Menschen sind militärisch gut vorbereitet, sie verfügen über hochqualifizierte technische Geräte, sie verfügen über Funkgeräte, die über weite Bereiche also senden. Ich würde sagen, ich glaube, wenn hier in der Geisteshaltung der Kraftwerksgegner sich nichts verändert, werden wir nur sehr schwierig organisatorisch imstande sein, den Unwillen der Beschäftigten in den Betrieben Einhalt zu gebieten. Frieda Meissner-Blau. Ich glaube, dass die ökologische Frage ja zugleich eine soziale Frage ist. Und dass trotz dieser Spaltung, die zu einem großen Teil gelungen ist, immer noch die Arbeiter diejenigen sind, die am meisten unter den ökologischen Missständen leiden. Sie müssen leben, wo es stinkt. Sie müssen arbeiten, wo es giftig ist. Sie können sich keine biologische Nahrung kaufen. Eine Arbeiterdemonstration nach Hainburg wurde angekündigt. Doch im letzten Moment abgesagt.